الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنام الله سأله بامس بمهاتسجن الله زيجن هل بمهاتسجكايد ذرقت النبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir erleben an diesen Tagen die edelsten und wertvollsten Tagen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Festtage im Islam sind keine Tage des Zeitvertreibs und keine Tage des Spiels. Noch weniger sind diese Tage dafür da, um zu sündigen und die Grenzen zu überschreiten. Und ich bitte unsere Geschwister, wer gehen möchte, darf gehen, aber bitte, dass die anderen Geschwister auf Deutsch auch mithören können. Barakallahu fiik. Vielmehr sind diese Tage von Eid al-Adha und Eid al-Fitr Tage der Danksagung, dass die Muslime eine ihrer Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber erfüllt haben. Das Eidfest, liebe Geschwister, symbolisiert die Vollendung. Wir wissen, dass der Eid nach dem Ramadan, man feiert ihn, weil man eine Säule der Religion erfüllt hat, nämlich, dass man gefastet hat. Und wir feiern, dass Allah azza wa jall den Eid al-Quran, die beste aller Gesetzgebungen herabgesandt hat, in Laylat al-Qadr im Ramadan. Was ist aber dann derjenige Grund, warum wir feiern am Eid al-Adha? Feiern wir wirklich in Anführungsstrichen nur deswegen, weil unsere Geschwister 5000 Kilometer von uns entfernt ihre Hajj vollzogen haben? Sicherlich ist dies eine der Weisheiten, aber nicht die wirkliche Weisheit, liebe Geschwister. Am heutigen Tag, man nennt ihn al-Hajj al-Akbar, am heutigen Tag, man nennt ihn al-Adha, das Opferfest, am heutigen Tag vor 1400 Jahren ungefähr stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mina und ein Tag vorher war in Arafat und Allah azza wa jall offenbarte ihm eine Aya im Koran al-Karim, wo die Juden zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, auf euch ist eine Aya herabgesandt worden, die wenn sie auf uns Juden herabgesandt worden wäre, hätten wir diesen Tag zum Anlass genommen, ein Fest daraus zu machen. Und tatsächlich, für uns ist diese Aya an einem Festtag, an einem Freitag, an einem Eidtag herabgesandt. Und das ist die Aya, wo Allah sagte, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vollendet und meine Gnade an euch vervollkommnet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Der heutige Tag ist der Tag der Vollendung der Religion. Die Religion ist am heutigen Tag in jeglicher Hinsicht vollkommen. In Bezug auf den Glauben, du wirst keinen edleren und klareren und deutlicheren Glauben finden als den Islam. In Bezug auf die Gesetze, du wirst kein besseres Gesetz finden als die Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Denn er sagte, Ala ya'lamu man khalaq, weiß denn derjenige, der erschafft hat, nicht am besten Bescheid? Du wirst keine vollkommenere Gesetzgebung finden in Bezug auf den vornehmen Charakter als den Islam. In Bezug auf die Gemeinschaft und in Bezug auf das Individuum. Je nachdem, liebe Geschwister, wie nahe man dem Islam ist, dementsprechend erhält man seinen Anteil an der Glückseligkeit. Und je weiter man sich von ihm entfernt, desto unseliger wird man sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht werdet? Und erst gestern standen unsere Geschwister bei der Pilgerfahrt in Arafat. Und sie haben sich die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala bewusst gemacht, ein Hadith Qudsi, in dem Allah azza wa jall sagte, und der Hadith ist in Sahih Jami', das sind meine Diener. Sie sind mit zersaustem und verstaubtem Haar zu mir aus jedem tiefen Passweg gekommen. Und ich bitte die Geschwister, die bei der Hajj gewesen sind, sich das bewusst zu machen, wie tatsächlich aus jedem Eck der Welt die Menschen zusammengekommen sind an diesem heiligen Tag, um Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Allah sagte weiterhin, sie erhoffen sich meine Barmherzigkeit und fürchten meine Strafe, obwohl sie mich nicht gesehen haben. Subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah azza wa jall, wie wäre es, wenn sie mich sehen würden? Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, sagte, selbst wenn du an deinem Körper so viele Sünden wie Sand am Meer oder Tage dieser Welt oder Tropfen Wasser vom Himmel hättest, so würde Allah sie dir an diesem Tag abwaschen. An diesem Tag hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Ende des Götzendienstes verkündet. Er sagte, ab jetzt wird kein Götzendiener mehr zum Hause pilgern und kein Nackter mehr das Haus umschreiten. Gott sei Dank umschreitet heutzutage niemand mehr, wer Allah subhanahu wa ta'ala andere beigesellt, dieses heilige Haus. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Strich durch die Rechnung derjenigen Menschen gemacht, die die Beziehungen unter den Menschen zerstören wollen. Und einer der gefährlichsten Verbrechen, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft zerstören, ist, liebe Geschwister, der Zins. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Zins an diesem Tag ein für alle Mal für verboten erklärt, bis an den Tag der Auferstehung. Und der erste Zins, den er annulliert hat, das war der Zins seines eigenen Onkels bzw. seiner eigenen Familie. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach einen Satz aus, den man sich in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, teilweise nicht vorstellen kann. Der gesprochen wird, aber nicht unbedingt gemeint wird. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, und das ist eine Ayah aus dem Koran, wahrlich, der von euch Geehrteste bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Und dadurch hat er sallallahu alaihi wasallam jede Art Vorzug aufgrund der Herkunft oder der Hautfarbe oder der Sprache oder der Abstammung ein für alle Mal abgeschafft. Aber er hat sie wirklich abgeschafft, liebe Geschwister. Nicht nur in den Worten, sondern auch in der Tat. Die Menschheit hat nicht einmal an diesem Zeitpunkt davon geträumt, dass jemand an diesem Tag den folgenden Satz sprechen würde: Wahrlich, euer Blut, Vermögen, eure Ehre sind unter euch so heilig wie die Heiligkeit des heutigen Tages, an diesem Monat und an diesem Ort. Allah Segen und Heil auf ihm. Allah Segen und Heil auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist es, der uns diese edle Botschaft verkündet hat. Der Muslim macht sich an diesem Tag etwas ganz Wichtiges bewusst. Und zwar, liebe Geschwister, wir haben manchmal ein Problem, das wir ansprechen müssen. Das Problem lautet der Widerspruch und der Konflikt zwischen dem Überlieferten und dem Verstand. Auf der einen Seite sagt uns Allah und sein Gesandter etwas. Auf der anderen Seite, unser Verstand, unsere Logik kann das nicht begreifen. Und dann führt es manchmal dazu, dass wir es verwerfen. Du sagst dem einen, Achi, das ist haram, das darfst du nicht machen. Allah und sein Gesandter haben es verboten. Aber er sagt, was ist das Problem? Ich verstehe nicht, warum das verboten sein soll. Das kann nicht verboten sein, aber dann ist es erlaubt. Das ist ein riesiges Problem, liebe Geschwister. Dieses Problem sollten wir lösen, indem wir verstehen, was an diesem heutigen Tag geschehen ist. Vor tausenden von Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag einem Propheten namens Ibrahim a.s. eine Pflicht auferlegt. Er hat ihm angeordnet, liebe Geschwister, seinen einzigen und seinen eigenen Sohn Ismail zu opfern. Liebe Geschwister, versuchen wir das logisch nachzuvollziehen. Und am besten können das diejenigen Geschwister nachvollziehen, die selbst Kinder haben. Mit welcher Logik und mit welchem Verstand der Welt kannst du rechtfertigen, dass du einen Menschen opferst, den du nachher nicht einmal essen darfst? Wie dein eigenes Schlachttier kannst du essen? Deinen eigenen Sohn, für was? Und ist der einzige, auf den er jahrelang gewartet hat. Für was? Das ist mit einem gesunden Menschenverstand nicht nachzuvollziehen. Aber es ist mit einem gesunden Menschenverstand zu akzeptieren und auszuführen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der diese Sache angeordnet hat. Wir lernen also aus, wenn du hörst, was Allah sagt, und dein Verstand widerspricht dem, dann schalte dein Verstand aus und versuch dein Verstand nur in der Hinsicht zu verwenden, zu verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, damit du es umsetzt. Aber nicht deinen Verstand verwenden, damit du ablehnst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt. Guck mal, was Allah uns zu sagen hat im Koran über diese Geschichte. Und sinngemäß heißt es übersetzt, als sie sich beide, also Ibrahim und Ismail, als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, das heißt, er hat ihn niedergelegt, um ihn zu opfern, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, So vergelten wir den Gutestuenden. Liebe Geschwister, die Gutestuenden dieser Ayah sind wer? Die Gutestuenden dieser Ayah sind diejenigen, die das umsetzen, was Allah von ihnen verlangt hat, ob sie es wollen oder nicht wollen. Sie machen es aus Gottergebenheit, ohne zu hintragen. Allah sagte weiterhin, das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Salamun ala Ibrahim, Friede sei auf Ibrahim. Und bis an den heutigen Tag sprechen wir diesen Friedensgruß für ihn auf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. So vergelten wir den Gutestuenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Und Allah schenkte ihm nachher noch seinen zweiten Sohn Ishaq. Und wir verkündeten ihm Ishaq als einen Propheten von den Rechtschaffen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt nicht von uns, dass wir uns opfern. Allah verlangt auch nicht von uns, dass wir unsere eigenen Kinder opfern. Wisst ihr warum? Es kann für den einen ein Grund zur Freude sein, aber für den anderen auch ein Grund zur Trauer. Denn Allah subhanahu wa ta'ala prüft den Menschen nur so, wie sein Iman es zulässt. Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich, damit du bestehst. Und wenn er weiß, dass du die schwere Prüfung nicht bestehen kannst, prüft er dich nicht damit. Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich, damit er dich erhöht und damit er deine Sünden vergibt. Deswegen verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von dir solche Taten nicht, wie er von Ibrahim verlangt hat. Und trotzdem wird gesündigt. Allah hat von uns nicht verlangt, dass wir unseren eigenen Sohn und unsere eigene Frau oder Magd in der unbewohnten Wüste einfach aussetzen für nichts und wieder nichts, auch was man überhaupt nicht nachvollziehen kann, gemäß dem eigenen Verstand, der natürlich begrenzt ist. Und trotzdem wird gesündigt. Und das Wenige, was für Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, wird nicht hergegeben. Zu den Ritualen dieser Tage gehört das Opfern für Allah. Doch man soll sich bewusst machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, sinngemäß, weder deren Fleisch noch deren Blut wird Allah erreichen. Doch was ihn erreicht, ist eure Gottesfurcht, eure Taqwa. Deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr schon beim Schlachten seid, vergesst nicht auch, alles, was in eurem Herzen an Schirk ist, zu schlachten. Und damit meine ich in erster Linie, ich weiß, dass wir, Alhamdulillah, Allah alleine anbeten. Aber es gibt manche Dinge in unserem Herzen, die dem vollkommenen Tawhid ein Dorn im Auge sind. Und zwar, wenn das eigene Herz verbunden ist mit anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das eigene Herz Ehrfurcht und Angst empfindet vor einem Geschöpf, was dazu führt, dass man die Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala unterlässt. Diese Art von Beigesellung, die sollten wir aus unserem Herzen weit entfernen. Und lieber erleidest du einen Schaden in diesem Leben, liebe Geschwister, von irgendeinem Menschen, als dass du einen Schaden erleidest bei Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung. Wo bleibt unser Verstand? Ebenso, wenn du schon beim Schlachten bist, schlachte den Neid und die Liebe zu diesem Leben, alles übel, wie zum Beispiel die üble Nachrede in deinem Herzen. Die Einheit, liebe Geschwister, von vielen Muslimen, und wir erleben es immer wieder an solchen Tagen, die einen feiern an einem Tag und andere feiern an einem anderen Tag und die einen machen dies, die anderen machen das. Die Einheit, liebe Geschwister, sie kann nur gewährleistet werden unter einer ganz wichtigen Bedingung. Und zwar die Grundlage muss stimmen. Und die Grundlage lautet der Koran al-Karim und die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn das unsere Grundlage ist, dann können wir Einigkeit finden. Wenn das nicht unsere Grundlage ist, dann fluchen wir auf diese Einheit und wir wollen mit dieser Einheit nichts zu tun haben. Denn sie ist keine Einheit. Sie ist keine Einheit, auch wenn sie dem äußerlichen Anschein nach so aussieht, als wäre sie eine Einheit. Aber sie ist es nicht. Denn was wir wollen, ist Einheit im Herzen und danach Einheit in der Tat und den Aussagen. Allah sagt sinngemäß übersetzt, O die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache helft, hilft er euch und festigt eure Füße. Ich wünsche euch, liebe Geschwister, ein gesegnetes Fest und möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch allen annehmen und auch die Hajj von euch allen annehmen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, und damit beende ich, قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, und zwar an diesem heutigen Tag treffen zwei Festtage aufeinander. Gemeint ist das Freitagsgebet und auch natürlich das Eidgebet. Wer also möchte, es reicht aus, wenn er nur am Eid-Gebet teilgenommen hat, dann braucht er nicht mehr am Freitagsgebet teilnehmen. Aber wir werden das trotzdem verrichten. Wir werden das Freitagsgebet trotzdem verrichten, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verrichtet hat. Barakallahu fikum. Und liebe Geschwister, alle, die ihre Autos draußen geparkt haben, durcheinander oder so, bitte dafür sorgen, denn damit wir keine Probleme bekommen, unsere Nachbarn, denn auch Nachbarn muss man gut behandeln, unsere Religion. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.